Willkommen bei A, der Kurzform von Ach. Auch heute wieder versuchen wir, in dem Fall zwei Drittel von uns, der Jürgen und der Philipp, anhand von 10 Hinweisen eine Person der Geschichte zu erraten. Sind es wirklich 10, ja? Nur um das mal. Der Schmidi hat tatsächlich 10 Hinweise. Und wir aber. Wie ihr halt auch schon die Regeln geändert habt, ihr beide, ne? Von 10 Sätzen auf 10 Hinweise. Und selbst das nicht. Ich hab viele Einschübe. Ja. Dann habe ich noch ein paar Ablenkungen. Ich habe nur einen Hinweis, aber viele Komma. Nebenzitate. Und ich habe tatsächlich, wenn ihr es erraten habt, egal wann, werde ich nämlich alles andere noch erzählen, weil ich das so spannend finde. Und dann habe ich noch 3 Sachen, die ich noch erwähnen möchte, sobald ihr es erraten habt. Das ist so geil. In dem Maß, wo ich immer an meinen Geschichten zweifle, ist der Dominik sowas von seinen Dingen überzeugt. Das ist, ich hätte gern nur ein Müh dieser Confidence. Ich finde es auch schön, dass du einfach als Treiber dieses Podcasts mir Chance gegeben hast, auch mal Selbstvertrauen zu spüren. Danke, Jürgen. Ich glaube, er trägt einfach das T-Shirt des Selbstvertrauens. Das Selbstvertrauen plus 5. Ich versuche gerade, das mit dem Kiwi auf seinem T-Shirt zusammenzubringen. Der Kiwi hat Selbstvertrauen, ja, jetzt sehe ich es auch. Also für die Hörer zu Hause, der Dominik trägt ein T-Shirt und da ist ein Kiwi, also der Vogel, drauf abgebildet und er ist in der Mitte aber so schematisch durchgeschnitten und da lugt dann sozusagen eine Kiwi-Frucht durch. Aber der hat wahnsinnig viel Selbstvertrauen. Mhm. Dass er so sein Inneres nach außen kehrt, meine ich. können wir jetzt bitte beginnen? Ja, unbedingt. Erstens. Ich beherrschte die Medien wie kaum jemand vor mir. Unter anderem wählte mich das Time Magazine 1994 zum Mann des Jahres. Moment, ich schreibe das gerade auf. Der Jürgen hat seine Nase rümpft, ja, wie ein Oberstudienrat. Okay, aber USA. Wo steht denn da was wegen? Jetzt schreibt er noch schon auf und dann behauptet er solche Sachen. Das war eine Schlussfolgerung. Time Magazine, Mann des Jahres, die nehmen doch keinen Ausländer, oder? Ich überlege gerade. Ah doch, die hatten auch mal Adolf Hitler, stimmt, da war was. Wer war denn die Hauptfigur, also sozusagen das Vorbild für den Bösewicht in Tomorrow Never Dies? Weißt du das? Nein. Okay, also so ein Medienmogul oder so. Rupert Murdoch. Ja, so Murdoch oder sowas. Are you shitting me? Are you shitting me? Ich hab's gelöst. Und wisst ihr warum? Weil ich mitgeschrieben habe. So, das mache ich jetzt jedes Mal. Hier zusammen versenkt, jawohl. Nein, ist es nicht. Das war jetzt ein Fake-Out, ey. Nein, das war nicht Rupert Murdoch, aber ich wollte dir einfach mal Freude im Leben geben. Aber du hast wunderbar betroffen. Jetzt hast du dir einen Feind gemacht, Dominik. Du hast aber auch wunderbar betroffen geguckt in dem Moment. Ja, das ist mein Ding. Ja. Wir haben ein bisschen hier geklippt gerade, sehe ich an den Ton. Nee. Aber willkommen bei A, dem Podcast für Emotionen. Ich wurde 1994. The heat is on. The heat is on. Mal da mal noch einen Totenkopf hin, sodass ich das nicht vergesse. Darf ich jetzt bitte mit Hinweis Nummer 2 weitermachen? Ich wurde 1920 geboren. Meine Mutter starb, als ich 8 war. Als ich 12 war, starb mein älterer Bruder an Scharlach. Der Bruder war 26, ist an Scharlach gestorben. Meine ältere Schwester war schon vor meiner Geburt gestorben. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass mein Vater starb, als ich 21 war? Mach weiter, komm, wow, ich möchte jetzt keine, ich bin nicht mehr zum Scherzen aufgelegt. Okay. Wie heißt denn der schon sehr alte Talkshow-Host in den USA, der mit den Hosenträgern? Mensch, wie heißt denn der? Mit den Hosenträgern? Ja, so ein hagerer, älterer Mann, der auch ganz viel Radio gemacht hat. Mensch, wie heißt denn der? David Letterman. Ist es Letterman? Es ist Letterman! Oh nein, nein, nein. Okay, vielleicht meine ich Letterman. Ich bin gerade. Ist der gestorben schon? Das ist ja eine Voraussetzung. Ja, gestorben ist das Einzige, woran wir uns alle halten. Schon in meiner Kindheit war ich sehr sportlich und stand beim Fußball oft im Tor. Oftmals spielten wir gegen eine rein jüdische Mannschaft. Wenn diese nicht genug Spieler hatte, half ich bereitwillig als Torwart aus. Ich muss gerade noch hier das aufschreiben. Naja, jetzt mal so, könnte USA New York sein, könnte, könnte Nahe Osten sein. Natürlich. Ja, also wenn Juden ein Thema sind, glaube ich, dass es nicht in den USA ist. Das war ach so, ja, Moment. Derzeit war das. Warte mal, ich überlege. Ach so, nur 1920 geboren. Ja, okay. Puh, aber die Frage ist für mich, war er 94 schon gestorben? Kann man Mann oder Person des Jahres werden, wenn man nicht mehr lebt? Weiß ich nicht. Und er lebte noch. Okay, er lebte noch. Dann war es okay. Nicht Adolf Hitler. Okay. 1994 okay. Wurde Adolf Hitler. Ja. Von dem weiß ich zumindest sicher, dass er mal Mann des Jahres war. Aber es war einer aus dem Umfeld von Adolf Hitler. An der Universität schloss ich mich einer Experimentaltheatergruppe an, in der ich bis 1943 zuletzt im Untergrund wirkte. Außerdem engagierte ich mich im rhapsodischen Theater und verfasste literarische Texte. Mein Mysterienspiel im Laden des Goldschmiedes wurde 1960 veröffentlicht. Ich fand es schön, rhapsodisches Theater, und nein, ich habe leider nicht nachgeschaut, was es genau ist, weil ich kannte nur Bohemian Rhapsody und rhapsodisches Theater wollte ich machen, habe ich vergessen. Weiß das jemand? Es gibt auch ganz viele Stücke, die, also Rhapsody ist so eine Stückart, auch bei Musik. Es gibt schon mal auch Rhapsody in Blue als Musikstück. Aber wie sich das genau definiert, weiß ich nicht. Die genau definiert. Aber er war auf jeden Fall künstlerisch engagiert und auch Special Sachen. Ja. Wenn ich jetzt einfach mal ins Blaue reinschießen würde, würde ich sagen, so eine Rhapsody könnte so ein klassisches Heldenreise mit Spannungsbogen sein, weil Bohemian Rhapsody ist ja auch diese Geschichte mit dem böhmische Heldenreise mit Spannungsbogen, wie jeder weiß. Der Jürgen guckt mich echt ein bisschen böse an, weil ich mit seinen Gefühlen so gespielt habe. Du glaubst, es war ein Spaß, dass dass du jetzt auf meiner Liste stehst. Oh fuck. Mach hier mal noch einen Totenkopf, schreibe ich mal noch deinen bemerken? Namen. Du hattest da einige Folgen zuvor ihr steht jetzt auf meiner Liste von Dingen, die mich glücklich machen. Und er hat eine Liste der mit List einem fetten Totenkopf drauf. Und gekreuzten Knochen darunter. Ja. Speaking of Untergrund. Meine eigentliche Leidenschaft durfte ich während des Zweiten Weltkrieges nur im Geheimen ausüben. Ja, ab 1953, also er darf die geheime Leidenschaft nicht ausüben, offiziell. Ab 1953 lehrte ich als Professor für Moraltheologie und bekam 1954 einen Lehrauftrag für Philosophie und Sozialethik. Also es läuft das, was er eigentlich macht und wofür er berühmt geworden ist, läuft parallel, aber ab 1953 lehrte er als Professor für Moralethik. Pff, Carnegie kann es auch nicht mehr sein, das ist auch schon zu lang her. Puh. Ich sag jetzt nichts mehr. Oh. Mir fällt auch gar nichts ein. Neben meiner Kritik am Kommunismus und Sozialismus war ich ein scharfer Kritiker des neoliberalen Kapitalismus. Ich nahm energisch Partei für die Rechte der Armen und der Arbeitenden und griff Ausbeutung und Verletzung von Menschenrechten an. Klingt ja eigentlich mal gut, so wie das wird der Philipp jetzt eigentlich mal sagen. Klingt ja eigentlich mal sympathisch. Okay, aber es war nicht so gemeint. Doch, doch. Also, doch. Hier steht nichts von, es war nicht so gemeint. Vielleicht ist es so eine Richtung, in die wir gar nicht denken, so Mutter Therese oder irgendwas. Ich war jetzt so gerade völlig bei irgendwas wie Wladimir Putin. Oder so. Irgendwie Bill Clinton. Die Ausbeutung und Verletzung von Menschen. So eine ganz andere Ecke. Also ich klammere mich immer noch stark an diesem, hat die Medien gespielt wie kein Zweiter. Das ist spannend, weil das weist ja entweder auf starkes politisches Geschäft hin oder sehr stark wirtschaftlich. Aber ich würde jetzt eher auf Ersteres tippen. Ich beherrschte die Medien wie kaum jemand vor mir. Kaum jemand vor mir. Macht jetzt aber auf die Zeit betrachtet dann keinen Unterschied, ob wie kein Zweiter oder kaum jemand vor mir. Ja. 1979 besuchte ich mein Heimatland. Dort sahen mich etwa 10 Millionen Menschen, ein Viertel der gesamten Bevölkerung. In dieser Zeit des Kalten Krieges wurde ich zum Symbol des Widerstandes. Johannes Paul II? Jawollo! Was? Oder spielst du wieder mit mir? Nein, ich spiele nicht mit dir, es ist wirklich Johannes Paul II. Der hat heimlich Experimentaltheater gespielt. Es wird noch besser. Ich hätte gedacht, ich mache noch ein paar lustige Sachen, die jetzt noch kommen. Wow, ja, unbedingt. 1995 war ich Teil der größten bekannten Versammlung der Menschheitsgeschichte. 4 Millionen Menschen haben sich in Malina beim Gottesdienst versammelt. Okay. Das wäre natürlich erst spannend geworden, wenn er halt wenn man weiß, was es ist. Mhm. 2 Attentate wurden auf mich verübt. Im Mai 1981 wurden aus nächster Nähe 2 Schüsse auf mich abgefeuert. Nur eine 5-stündige Operation konnte mein Leben retten. Ein Untersuchungsausschuss kam 2006 zu dem Ergebnis, dass Brezhnev selbst das Attentat befohlen hatte. Weil er als Pole quasi sich so stark für den gegen den Kommunismus und gegen die quasi den kalten Aber er war das, der bei seinem Attentäter quasi in der Zelle saß und ihm vergeben hat, oder? Genau. Es war, okay. Er hat seinem Attentäter direkt besucht im Knast und hat ihm vergeben. Ich absolvierte, und das wäre der 10. Hinweis gewesen, ich absolvierte im Laufe meines Lebens 104 Auslandsreisen und besuchte dabei 127 Länder. Als ich im Jahr 2005 starb, pilgerten 3,5 Millionen Menschen nach Rom, um mir die letzte Ehre zu erweisen. Der letzte Satz wäre natürlich echt so ein Kick gewesen, ja, das noch zu finden. Schade, dass du es versaut hast. Aber Hammer, finde ich, wenn du jetzt nur das mit den ganzen Auslandsreisen gehört hätte ich angefangen, glaube ich, Außenminister durchzugehen. Weil so, boah, viele Auslandsreisen, aber klar, macht total Sinn. Es war der erste nicht-italienische Papst seit 500 Jahren, der erste slawische ever, und Gorbatschow hat gesagt, dass die Mauer niemals ohne ihn gefallen wäre. Und wow, okay. Was er getan hat 1986 zum ersten Mal, er hat alle Weltreligionen versammelt und gemeinsam für den Frieden beten lassen, was er dann 2002 unter dem Eindruck des 11. September nochmal wiederholt hat. Dominik, ich bin so gerührt, ich möchte dir verzeihen. Ja, danke. Hat natürlich auch ein paar negative Seiten gehabt, so Abtreibungsgegner und sowas, aber Herrgott. Ja. Herrgott, man kann aber nicht alles. Ja, fand ich spannend. Fand ich gut. Super. Ich habe ein bisschen Pipi im Auge jetzt. Ja. Schon gut. Bleibt das Totenschädel stehen? Klar. Das ist der Moment, wo er so Herzchen drumherum macht. Oh. Ich sag nicht tot, ich meinte Liebe. Bitte mach ein Foto für die Shownotes. Das ist so ein modernes Notizbuch, das da kann man direkt irgendwie mit dem Handy drauf und dann wird es eingescannt und geht sofort in die Dropbox. Seid ihr links unten den QR-Code sehen? Ja, bei meinem, ich kann da unten ankreuzen, okay, wo die Seite hinwandern soll. Ob ich die per E-Mail haben will oder in meine Dropbox oder nach Slack oder. Ist so schön. Nutzt du es auch? Nee, aber es ist schön. Ich habe es erst seit ein paar Tagen. So, Jürgen, cool. so wie der Papst seinem Attentäter vergeben hat, vergibst du jetzt mir, dass ich hab jubeln lassen? Legst es nicht drauf an, ja, überstrapazier es nicht, aber vor allem gut, dass du ansagst, dass er ihm jetzt, dass er dir jetzt. Für den Moment. Schau, der Totenkopf hat Herzchen statt Augen. Ja. Danke. Allerliebst. Und tschüss. Ciao. Tschüss.